الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kapitel 2: Die Neuerung, einen Muslim ohne Beweis zum Ungläubigen zu erklären. 2.1: Die Neuerung der Bezichtigung des Ungläubigen, Takfir. Zu den gefährlichsten und schwerwiegendsten Neuerungen arabisch Bid'ah innerhalb der muslimischen Gemeinde gehört es, einen Muslim zu Unrecht und ohne gesetzlichen Beweis des Unglaubens zu bezichtigen, denn das bedeutet für so manch einen, Blut und Eigentum des Betreffenden ohne jegliches Recht für frei zu erklären. Bis in unsere Zeit leidet die muslimische Gemeinschaft unter dieser Neuerung, die vor allem unter jungen Leuten zu finden ist, die sich vom Denken der Khawarij und ihrem Abweichen von der Überzeugung der Ahlus Sunnah wal Jama'ah beeindrucken lassen. Bereits das Gesetz Allahs warnt davor, in diesen Abgrund zu stürzen, den die Bezichtigung des Unglaubens darstellt. So heißt es bei Al-Bukhari und Muslim, dass der Prophet a.s. sagte: Immer wenn jemand zu seinem Bruder sagt, du Ungläubiger, fällt dies auf einen von beiden zurück. Also wichtig auch für dieses Kapitel jetzt, dass wir uns bewusst machen, es geht hier bei der Problematik oder bei der Thematik des Takfir um zwei Angelegenheiten. Einmal um diesen Vorwurf an einen Muslim zu richten und das zweite zu Unrecht. Also jemand ist Muslim und sagt etwas, tut etwas und dadurch wird ihm dieser Vorwurf gemacht, dass er vom Glauben abgefallen ist. Das ist das Erste. Das heißt, diese Thematik richtet sich an diejenigen Menschen, die La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sagen. Und die zwei, also das heißt, die zum Islam übergetreten sind, als Muslime geboren sind, oder wie auch man es nennen möchte. Wir reden also nicht von Leuten, die gar nicht von sich sagen, dass sie Muslime sind. Und die zweite Sache ist eben, dass der Takfir ist ein Hukum Shar'i. Takfir ist ein Hukum Shar'i, das ist ein gesetzliches Urteil. Und die gesetzlichen Urteile entnehmen wir aus den Offenbarungsschriften und nicht aus unserem eigenen Gutdünken. Und deswegen geht es hier in zweiter Linie um dieses Urteil, wenn es zu Unrecht angewandt wird. No. Die Erläuterungen zu diesem Hadith unterscheiden sich dahingehend, ob derjenige, der dies sagt, dadurch ungläubig wird oder nicht. Ibn Hajar sagt in Al-Fath: Gewiss ist, dass der Hadith darauf abzielt, den Muslim davon abzuhalten, solches zu seinem Bruder zu sagen. Genau, das, was wir gestern auch gesagt haben. Das ist das Entscheidende. Der Prophet a.s.w. sagt solche Ausdrücke. In mehr als einem Hadith haben wir auch letztes Mal kennengelernt. Und der wesentliche Zweck dieser Aussage ist was? Die Abschreckung. Die Abschreckung. Du sollst einfach zurückgeschreckt werden, davor zu sagen, zu jemandem, der sich zum Islam bekennt, dass du ihn als Kafir bezeichnest. Das ist die Botschaft dieses Hadithes. Und dementsprechend, aber trotzdem bleibt diese Aussage entsprechend der Erläuterung, wie wir gerade eben gesehen haben, mehrdeutig. Denn was ist das? Auf Arabisch heißt es فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا. بَاءَ يَبُوءُ bedeutet zurückkehren. Die Frage ist, was kehrt zurück? Kehrt zurück die Tatsache, dass er kein Ungläubiger wird, trifft sich auf den Sprecher, sodass er als ungläubig geworden ist durch diese Aussage? Oder ist es so, dass dieser Vorwurf und die Sünde dieses Vorwurfs auf den Sprecher zurückkehrt? Und das ist eine mehrdeutige Angelegenheit im Hadith. Aber zu sagen, wenn jemand jetzt sagen würde, wer zu seinem Bruder sagt, Kafir, der ist ungläubig, auf den fällt dieser Ausdruck zurück, bedeutet einfach nur, dass er gesündigt hat, nicht, dass er ungläubig deswegen geworden ist. Das wäre eine Form der Verniedlichung dieses Hadithes. Und nicht, dass es unbedingt falsch ist, aber es ist eine Verniedlichung des Hadithes und ist kontraproduktiv. Denn ich wollte denjenigen davon abhalten, die Sünde zu begehen. Und dadurch, dass ich jetzt ihm das verniedlicht habe, verfällt er der Sünde. Deswegen manche Leute zum Beispiel fragen, ist die Sünde so und so eine große oder eine kleine Sünde? Und dann ist immer problematisch, was soll man ihm antworten? Wenn sie wirklich eine kleine Sünde ist, wenn sie groß ist, würde ich sagen, ist groß. Aber wenn sie klein ist, und man sagt ja, sie ist eine kleine Sünde, dann kommt ihm in den Sinn die ganzen Hadithe, wodurch die kleinen Sünden sowieso vergeben werden, und dann fällt es ihm noch leichter, diese Sünde zu begehen. Statt dass er versteht, es ist eine Sünde, das heißt, es ist haram. Und ich darf sie gar nicht machen. Klar. Gewiss ist? Gewiss ist. Was heißt so? Nochmal davon. Achso. Gewiss ist, dass der Hadith darauf abzielt, den Muslim davon abzuhalten, solches seinem Bruder zu sagen. Das heißt, dass er sich damit gleichsam selbst des Unglaubens bezichtigt, dass somit dieser Vorwurf auf ihn selbst zurückfällt, nicht jedoch der Unglaube. Ibn Hajar al-Asqalani sagte weiter, in der Überlieferung Muslims erscheint der Wortlaut, wer einen anderen des Unglaubens bezichtigt oder zu ihm sagt, er sei ein Feind Allahs und dies ist nicht zutreffend, dessen Vorwurf kehrt sich gegen ihn selbst. Das ist ein Paradebeispiel für was? Ein Paradebeispiel dafür, wie wichtig es ist, die verschiedenen Wortlaute der Überlieferung zusammen zu betrachten gleichzeitig. In Bukhari steht das mehrdeutig, aber in der Version von Muslim steht es eindeutig, dessen Vorwurf kehrt sich gegen ihn selbst zurück. Und deswegen wissen wir, dass das die richtige Bedeutung dieses Hadithes ist. Und wenn wir nur den einen Hadith betrachten, und die Hadith erklären sich gegenseitig sehr oft dadurch, dass man die verschiedenen Überlieferungen betrachtet. Denn die Hadithe wurden überliefert von Menschen. Und manchmal sind Menschen genauer im Überliefern als andere. Und deswegen betrachten die Ulama, rahimahumullah ta'ala, alle Überlieferungen eines Hadithes, bevor sie über seinen Metan, über seinen Text urteilen. Dann springen wir runter zur Aussage von Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagte, darum ist Umsicht geboten, wenn es um den gegen Muslime gerichteten Vorwurf des Unglaubens aufgrund von Vergehen und Fehlern geht, denn dies war die erste Neuerung, die im Islam in Erscheinung trat. So bezichtigten ihre Vertreter Muslime des Unglaubens und erklärten ihre Tötung und ihren Besitz für erlaubt. Genau. Und es ist wirklich eine Neuerung, also eine Bid'ah, so etwas zu tun. Und deswegen schauen wir uns auch inshallah im Laufe der Unterrichte verschiedene Fälle an, in denen Menschen Sünden begangen haben und wie der Prophet a.s. damit umgegangen ist. Also schwere Sünden begangen haben, wie er damit umgegangen ist. Und auch Fälle, bei denen Menschen tatsächlich vom Glauben abgefallen sind und wie deutlich und klar sie waren, bevor man darüber ein Urteil gefällt hat. Jetzt springen wir über zur Aussage von Abu Sufyan auf der nächsten Seite rechts unten. Abu Sufyan radiallahu anhu sagte, das lese ich selbst gleich. Ich wohnte 6 Monate in Mekka, in unmittelbarer Nähe zu Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu. Ein Mann fragte ihn einmal, habt ihr je irgendeinen der Muslime als ungläubig bezeichnet? Er sagte, Allah bewahre davon. Er sagte, habt ihr ihn dann als Götzendiener bezeichnet? Also nicht als Kafir, wenigstens als Muschrik? Sagte er, nein. Diese Angelegenheit, obwohl wir wissen, dass es Menschen gab, die vom Glauben abgefallen sind. Das wissen wir. Und trotzdem sagt er, also bezieht sich das auf Menschen, die Sünden begehen und trotzdem keiner von ihnen wurde als Ungläubiger bezeichnet. Und selbst wenn man ein oder zwei Fälle finden würde, bezeugt, auf Deutsch sagt man Ausnahmen bestätigen die Regel, bezeugt diese Sache für ihre Vorgehensweise, ihre Methodik im Umgang mit dem Takfir. Dass das nicht ihre Shahwa war, dass nicht ihre Neigung war, dass sie danach dursteten, andere Menschen vom Islam auszuschließen, sondern soweit es möglich war, sie im Kreis des Islam zu behalten. Als Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu gefragt wurde, ob denn die Leute der Kamelschlacht Götzendiener seien, sagte er. Also die Leute der Kamelschlacht, das ist, wie gesagt, Leute, die sich ja gestellt haben und, gegen rechtmäßigen Führer und die Blut vergossen haben von Menschen, die die Träger der Botschaft Muhammad sind, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, die Sahaba radiallahu ta'ala anhum und die edelsten überhaupt. Und trotzdem war dieser Kampf und dieses Töten, dieses Blutvergießen, war kein Grund für sie, sich gegenseitig als Ungläubige zu bezeichnen. Und Ali ibn Abi Talib radiallahu anhum sagte sogar über sie, er wurde gefragt, sind sie Götzendiener, sind sie Mushrikin, die das gemacht haben? Und sagte er, min ash-shirki farru. Der Beigelegung sind sie doch entflohen. Also die Schirk ist doch das, vor dem sie so viel Angst hat. Deswegen sind sie davor geflohen. Deswegen sind sie keine Mushrikin. Auf die Frage, ob sie denn dann Heuchler seien, sagte er, die Heuchler gedenken Allahs nur wenig. Und das sind, die Khawarij waren Menschen, die Allahs häufig gedacht haben. Und so wurde gefragt, was sind sie dann? Und er antwortete, Leute, die uns gegenüber Unrecht handeln. Das war's, mehr nicht. Qawmun barau alayna. Al-Bari ist das Unrecht handeln. Und obwohl das er als der rechtmäßige Khalifa der Muslime gesagt hat. Ibn Taymiyyah sagte, die Khawarij, die vom rechten Weg abgekommen waren und die der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu bekämpfen befahl, bekämpfte auch der Befehlshaber der Gläubigen Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, einer der rechtgeleiteten Kalifen. Die führenden Vorbilder hinsichtlich des Glaubens unter den Gefährten und auch unter jenen, die ihnen folgten und unter deren Nachfolgern stimmten darin überein, sie zu bekämpfen. Weder Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, noch Sa'd ibn Abi Waqas radiyallahu anhu, noch irgendein anderer der Gefährten bezichtigte sie jedoch des Unglaubens, sondern sahen sie, obwohl sie sie bekämpften, als Muslime an. Imam Ahmad. Und das, obwohl der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, zu den Sahaba, la tarji'u ba'di kuffaran, yadribu ba'dukum a'naqa ba'd. Das heißt, werdet nach mir nicht zu Kuffar, Kuffar ist der Plural von Kafir, werdet nach mir nicht zu Kuffar, indem die einen die anderen auf die Nacken schlagen, also töten, damit gemeint. Und das heißt, er hat den Begriff Kafir direkt verwendet, aber trotzdem haben die Sahaba radiallahu anhum darunter nicht den Abfall vom Islam verstanden. Imam Ahmed bezichtigte die Anhänger von der Murji'a ebenso nicht des Unglaubens. Die sagten, der Glaube werde allein durch Worte bezeugt und sei unabhängig von den Taten. Jemand, also die Murji'a, wenn sie das sagen, in Wirklichkeit, also das, was ist das grundlegende Prinzip hinter ihrer Aussage, sie sagen, wie wir gesagt haben, dass die Taten nicht Teil des Iman sind und dass der Iman stetig ist, also immer auf dem gleichen vollkommenen Level ist oder gar nicht vorhanden ist. Und man ist gläubig, indem man einfach nur an die Sache glaubt. Also man glaubt an Allah, an seine Engel, seine Bücher und so weiter, dann ist man ein vollkommen gläubiger Mensch. Und in Wirklichkeit bedeutet dieser Madhab, dass sie viele Texte aus dem Koran, der Sunna, leugnen. In Wirklichkeit bedeutet das, dass sie viele Texte geleugnet haben. Denn, aber das Problem ist, ihre Leugnung basierte auf was? Basierte ihre Leugnung darauf, dass sie die Texte aus Trotz abgelehnt haben und die Texte nicht anerkennen wollten oder nicht an den Koran geglaubt haben? Nein, ihre Leugnung basierte auf einem falschen Ta'wil, auf einer falschen Deutung. Sie haben diese Texte falsch verstanden. Jeder, der einen Text falsch versteht, leugnet eigentlich die Botschaft, die wirklich dahinter steckt. Aber diese Form der Leugnung, ja, ist es nicht, die sie vom Islam ausgeschlossen hat. Und deswegen hat Imam Ahmad rahimahullah sie auch nicht als Ungläubige bezeichnet. Auch bezichtigte er nicht jene des Unglaubens, die Ali radiallahu anhu arda gegenüber Uthman radiallahu anhu den Vorzug gaben. Seine Schriften sind vielmehr eindeutig hinsichtlich des Verbots, die Khawarij, die Qadariyya oder andere des Unglaubens zu zeihen. Jedoch beschuldigte er die Jahmiyyah des Unglaubens, denn ihre Aussagen lehnten die Existenz eines Gottes ab. Er, möge Allah gnädig sein, nannte auch jene nicht ungläubig, denn im Koran hat er erschaffen. Jahmiyyah, die sind eine Gruppe gewesen, die Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala alle geleugnet haben, alle. Und wenn jemand alles leugnet, was über Allah gesagt wird, dann glaubt er nicht an Gott. Weil wenn wir sagen, glauben an Allah, also was bedeutet das? Das bedeutet unter anderem, dass wir an das glauben, was er über sich selbst gesagt hat. Wenn ich alles leugne, alles pauschal leugne, was er über sich selbst gesagt hat, dann ist es eigentlich ein Widerspruch in sich. Er, möge Allah ihm gnädig sein, nannte auch jene nicht ungläubig, den der Koran als erschaffen ansah, wie es die Kalifen der Abbasiden taten, angefangen von Al-Ma'mun über Al-Mu'tasim bis zu Al-Wathiq. Sie alle waren von der Lehre der Mu'tazila beeinflusst, riefen die Menschen zu dieser auf und bestraften alle jene, die ihre Auffassung von der Erschaffenen des Koran widersprachen. Na. Das heißt hier, diese Geschichte, also wir Muslime von Ahl Sunnah, wir glauben, dass der Koran das Wort Allahs ist, Azza wa Jal, und Allah subhanahu wa ta'ala in vielen Ayat hat er erwähnt, dass der Koran herabgesandt worden ist, der Koran offenbart worden ist, Und niemand sagt, dass der Koran erschaffen ist, weil das sind seine Worte. Und seine Worte gehören zu seinen Eigenschaften und seine Eigenschaften sind unerschaffen, sind ewig. Und deswegen ist es eine Form des Kufr, wenn man den Koran als ein erschaffenes Buch bezeichnet. Aber trotzdem hat der Imam, rahimahullah, diese Menschen, die diesen Glauben vertreten haben, nicht aus dem Islam ausgeschlossen und hat sie nicht als Ungläubige bezeichnet. Und dieser Punkt ist deswegen auch interessant, weil sie waren keine unwissenden Menschen. Sie waren keine unwissenden Menschen. Und zweitens, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala hat mit ihnen Diskussionen geführt. Und sie haben sich nicht überzeugen lassen. Und wenn Imam Ahmad sie nicht überzeugen konnte, also unser einer wird es noch weniger hinkriegen. Ja? Das heißt also auch die Geschichte mit, ich habe mit ihm geredet und habe ihm erklärt und er hat dich angenommen, ist er jetzt draußen. Ja? Auch das kann zu diesem Punkt, hat Imam Ahmad nicht gemacht, der als Imam der Ahl-Sunnah Jama'a gilt. Und das war auch kein Versehen, was sie gemacht haben. Die haben nicht aus Versehen einen falschen Glauben gehabt. Das heißt hier, sie riefen die Menschen dazu auf. Und sie bestraften alle, die ihre Auffassung von der Erschaffung des Koran widersprachen. Das heißt, sie haben den Menschen dieses Gesetz oder diese Überzeugung aufgezwungen. Aufgezwungen. Aber basiert auf was? Auf dem Ta'wil. Ja? Basiert auf eine falsche Deutung der Ayat des Edlen Koran al-Karim. Und das war der Entschuldigungsgrund von Imam Ahmad rahimahullah. Trotzdem bezichtigte Imam Ahmad diese Kalife nicht des Unglaubens, obwohl die Aussage, dass der Koran erschaffen sei, dem Konsens der Gelehrten der Sunna gemäß Unglaube darstellt. Er aber beschuldigte sie wegen ihrer falschen Interpretation nicht des Unglaubens und weil sie selbst von den Anhängern der Neuerungen betrogen wurden und so die Wahrheit für sie nicht deutlich werden konnte. Imam Ahmad entlastete sie, sprach Bittgebete für sie und sagte, ich vergebe allen, die sich meiner erinnern, außer dem Erneuerer und ich habe Abu Ishaq, das heißt dem Kalifen Al-Mu'tasim bereits vergeben, denn ich sah, dass Allah sagt... Al-Mu'tasim ist der, mit dem er den Konflikt hatte, der überzeugt war von der Erschaffung des Koran. Allah sagte, sinngemäß, sondern sie sollen verzeihen und nachsichtig sein. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ Liebt ihr es selbst nicht, dass Allah euch vergibt? Und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam trug Abu Bakr radiallahu anhu auf, hinsichtlich des Vorfalls betreffend Mistah radiallahu an, nachsichtig zu sein. Nein, das ist bei der Fitna eine Sache, die man Aisha radiallahu anhu zu Unrecht vorgeworfen hat. Gehörte er radiallahu ta'ala anhu zu den Menschen, die diese Lüge leider weitergetragen haben. Und das Ergebnis war, dass Abu Bakr ihm nicht mehr finanziell unter die Arme greifen wollte. Aber der Koran Karim hat diese Ayah abgesandt und gesagt, sinngemäß, liebt ihr es denn selbst nicht, dass Allah euch vergibt? Hättet ihr nicht gern, dass Allah euch auch vergibt? Er sagte, selbstverständlich. Und daraufhin hat er Mistah vergeben, obwohl es um die Ehefrau des Propheten ging und um seine eigene Tochter. Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal sagte, was nützt es dir, wenn Allah deinen muslimischen Bruder deinetwegen bestraft? Na, weil du ihm nicht verziehen hast. Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, so folgten die verantwortlichen Regenten der Auffassung der Jahmiyyah, dass der Koran erschaffen sei und dass Allah im Jenseits nicht gesehen werde und ähnlichen Ansichten. Also auch noch andere Sachen, also dass Allah also im Jenseits nicht gesehen werde, obwohl das im Koran Karim verankert ist. Ja? Und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam noch deutlicher verankert ist. Das heißt, um diese Sache zu leugnen, bedarf es viel Interpretation. Auch, also sagt man, Interpretation, die natürlich nicht begründet ist, also Ta'wil, wie man sagt. Sie riefen die Menschen zu dieser Lehre auf, prüften und bestraften sie, wenn sie dem nicht entsprachen und erklärten den als ungläubig, der diese Ansicht nicht folgte, sodass sie sogar einen Gefangenen erst dann freiließen, bis er die Aussagen der Jahmiyyah wiederholte. Das ist komisch, ne? Warum die anderen... Mit Ahl-Sunnah schließen sie sich direkt vom Islam aus, wenn man ihre Ansicht nicht teilt. Aber die Ahl-Sunnah suchen Entschuldigungen für die anderen, die Aussagen machen, die gemäß dem Konsens Kufr sind, wie beim Khalq-Quran, erschaffen das Quran. Das ist eine ganz andere Einstellung zu diesem Thema, eine ganz andere Vorgehensweise, weil sie verstanden haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Rahma zu den Weltenbewohner kam und nicht als jemand, der die Menschen ausgeschlossen hat. Schon gar nicht, wie die Jama'at al-Takfir gehört haben, die Leute pauschal epochenweise aus dem Islam ausgeschlossen haben. Also seit dem 4. Jahrhundert bis zu seiner Zeit allem bleiben. Bis er die Aussagen der Jahmiyyah wiederholte, dass der Koran erschaffen sei und so weiter. Nur der wurde zum Gouverneur ernannt und nur der erhielt Zuwendungen von der Staatskasse, der diesen Auffassungen zustimmte. Und darum sagt Imam Ahmed rahimahullah, dass Allah ihnen gnädig sein und ihnen vergeben möge, weil er wusste, dass sie, wegen derer, die ihnen die Deutung vorgaben, sich dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam widersetzten und sich nicht um das bemühten, womit er gekommen war, sondern sie deuteten und begingen so Fehler und ahmten jene nach, die ihnen all das vorgaben. Ein überstürztes Vorgehen hinsichtlich des Vorwurfs des Unglaubens ist eine äußerst ernste Angelegenheit, denn der Erhabene sagt: Sag, mein Herr hat nur die Abscheulichkeiten verboten, was von ihnen offen und was verborgen ist, und auch die Sünde und die Gewalttätigkeit ohne Recht. Ebenso wegen dem, was aus dieser falschen Überzeugung an Blutvergießen, der Verletzung von Ehre, Plünderung öffentlichen und privaten Eigentums, der Spaltung der muslimischen Gemeinschaft, der Bildung von Lagern an gegenseitigem Hass und Differenzen und Angst und Unsicherheit resultiert. Nachdem die Khawarij Ali radiallahu anhu des Unglaubens bezichtigt und sich gegen ihn erhoben hatten, hielten sie seine Tötung für das gewaltigste Opfer, das sie Allah darbringen konnten. Ihr Dichter beschrieb Abdurrahman ibn Muljam, den Mörder Ali ibn Abi Talibs, als vollkommenste Schöpfung bei Allah. Imran ibn Hattan al-Khariji sagte lobend über den Mörder Alis: Daran, das ist jetzt ein Gedicht im Arabischen. Und deswegen das zu übersetzen, fällt nicht einfach, wenn man manchmal diesen Satz durchtrennt. Auf jeden Fall, der Schlag eines Gottesfürchtigen, durch den er, also er beschreibt es den Mörder vom Cousin des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Der Schlag eines Gottesfürchtigen, durch den er nichts anderes erstrebte, als das Wohlgefallen dessen, der den Thron innehat. Also das ist der Mörder. Und er ist der Gottesfürchtige in diesem Fall. Manchmal denke ich an ihn und halte ihn für die vollkommenste Schöpfung bei Allah, wenn die Taten auf die Waage gelegt werden. Also schlimmer abdriften kann man eigentlich nicht. Ein Dichter der Ahle Sunna entgegnete ihm sagend: Der Schlag eines Verbrechers, durch den er nichts anderes erstrebte als den eigenen Untergang bei dem, der den Thron innehat. Manchmal denke ich an ihn und verfluche ihn, ebenso wie Imran ibn Hittan. 2.2, der Glaube. 2.2.1, die Stufen des Islam. Allah entsandte den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit dieser Religion und legte in seinem Buch und in dem, was er ihm in der Sunna offenbarte, die Grundlagen derselben und die Stufen, auf denen sie gründen, deutlich dar. Die Offenbarungstexte zeigen, dass diese Religion in drei wesentlichen Stufen gründet, von denen sich die übrigen Gesetze abzweigen, und diese sind die Ergebenheit Allah gegenüber Islam, der Glaube Iman und die guten Werke Ihsan. Das offenbarte Gesetz legt die wahre Bedeutung jeder einzelnen Stufe, ihre Stellung innerhalb des Glaubens und ihr Verhältnis zu den anderen Stufen deutlich dar. So zeigt es die Bedeutung der Ergebenheit Allah gegenüber, die Säulen derselben, ihre Erfordernisse und was sie an Taten widerspricht. Ebenso verdeutlicht das offenbarte Gesetz die wahre Bedeutung des Glaubens, seine Säulen und Zweige, was ihn mehrt und was ihn verringert, was zu seinen Grundlagen und was zu seiner Vervollkommnung gehört. Genauso macht es hinsichtlich der guten Werke die tatsächliche Bedeutung derselben klar und ihre Grundlage, um die sich dieselben drehen. Das offenbarte Gesetz legt die Bestimmungen des Glaubens auch in Hinblick darauf dar, ob diese von den Menschen gefolgt oder nicht befolgt werden. So zeigt es deutlich auch, wer ein Muslim ist, wer ein Gläubiger und wer zu jenen gehört, die Gutes tun, genauso wie es darlegt, wer ein Frevler, Ungläubiger oder wer ein Heuchler ist. Quelle für all dies sind die beiden unfehlbaren Offenbarungen, Koran und Sunna. Keinem steht es zu, in diesen Angelegenheiten aufgrund irgendeiner bloßen Meinung oder gemäß seinem eigenen Belieben zu urteilen. Der Glaube besteht aus grundsätzlichen, allgemeinen Aspekten und aus einzelnen Teilaspekten, und diese sind seine Säulen. Und jeder der Säulen kommen wiederum grundsätzliche, allgemeine Aspekte und Teilaspekte zu. Wer somit die Säulen kennt und an diese glaubt, der ist ein Gläubiger, was die erforderlichen Handlungen betrifft. Zur Gnade Allahs gegenüber seinen Dienern gehört es, dass er die Menschen durch das Tor der grundsätzlichen, allgemeinen Aspekte in den Glauben eintreten lässt und nicht über die Teilaspekte, die jenen nachgeordnet sind. So tritt der, der ein reiner Ungläubiger ist, in den Glauben ein, allein indem er bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Die Hinweise darauf sind zahlreich und ausführlich. Ja, und diese Sache ist auch wichtig, dass dieser Satz, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu seiner Gnade gehört ist, dass er die Menschen durch das Tor der grundsätzlichen allgemeinen Aspekte in den Glauben eintreten lässt. Was heißt das? Das heißt, wenn jemand zu ihm kam, hat er von ihm eine Sache verlangt. Er soll bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass er der Gesandte Allahs ist, sallallahu alaihi wa sallam. Das war, was ihn verlangt. Wenn er das gemacht hat, dann hat er ihn als Muslim anerkannt. Und er hat nicht gesagt, Moment, erstmal musst du wissen, im Islam gibt es noch die Gebete und die Zakat und das Fasten und so weiter und so fort. Und erst, als du das alles akzeptierst, und das ist ja zweifellos, gehört das zu La ilaha illallah dazu. Also ist das Salah, die fünf Gebete, etwas, was zum Glaubensbekenntnis an den einen Gott dazugehört? Natürlich. Weil was bedeutet Ilah anderes in erster Linie, als dass wir ihn alleine anbeten? Und trotzdem hat er das nicht gemacht, sondern er hat sie durch dieses allgemeine Tor eintreten lassen. Und kann sein, sie haben noch falsche Vorstellungen aus der Jahiliyyah. Kann sein, sie haben falsche Vorstellungen über Allah Azza wa Jal, wie wir auch sehen werden, die manchen Sahaba. Kann sein, sie haben manche Sachen im Islam noch nicht verinnerlicht und auch nicht akzeptiert, wie manche Sahaba radiallahu anhum, die sich auch erst im Laufe der Zeit entwickelt haben. Und deswegen ist es gehört zur Rahma von Allah SWT. Aber manche Menschen, sie machen das, was sich aus diesem Glaubensbekenntnis im Laufe der Zeit erfordert, machen sie zu Bedingungen, die sie voranstellen. Dann sagen sie, die Menschen, die sagen zwar La ilaha illallah, aber sie wissen nicht mal, was es bedeutet. Und das ist eine der gefährlichen Anschuldigungen. Oder auch einer hat mal zu mir gesagt, die meisten kennen nicht mal die Bedingungen von La ilaha illallah. Diese Bedingungen, muss man sie zählen können, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ist das gemeint? Das ist eine falsche und absurde Vorstellung von den Bedingungen. Die Bedingungen sind Bedingungen, die man im Herzen verinnerlicht, selbst wenn man sie nur passiv im Gedächtnis hat. Passiv bedeutet, dass man sie nicht wiedergeben kann. Und außerdem sind diese Bedingungen, sind das Mustanbat nennt man das. Mustanbat nennt man das, das heißt, sie sind aus den Texten herausgelesen. Es gibt kein Hadith, der sagt, das sind die Bedingungen 1, 2, 3, das gibt es nicht. Und das sind herausgelesene Bedingungen. Und jede dieser einzelnen Bedingungen hat Fallunterscheidungen. Wenn man diese nicht berücksichtigt, verfällt man genau diesem kollektiven Epochentakfir von der Jama'at al-Takfir. Und deswegen ist bei sehr oft findet man auch ein einfaches Beispiel auf den Nawaqid, die sogenannten Nawaqid. Nawaqid ist der Plural von Naqid, sind die Dinge, die man tut, Gott bewahre, durch die man aus dem Islam abfällt. Wie zum Beispiel Dua zu anderen aus Allah subhanahu wa ta'ala und ähnliches. Und auch manche Spezialisten sagen, das sind sie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Manche machen mehr, manche machen weniger, das ist auch eine Einteilungsfrage. Aber sie verstehen nicht, dass das allgemeine Aussagen sind und dass jeder dieser einzelne Punkt entweder unter Übereinkunft gilt oder die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, unterschiedlicher Ansicht sind, wie bei manchen Aspekten sind sie unterschiedlicher Ansicht, auch wenn man das leugnet, aber sie sind manchmal unterschiedliche Ansichten, rahimahumullah. Und zusätzlich die Geschichte der Entschuldigung, die manchmal vollkommen ausgeblendet wird und geleugnet wird, obwohl Allah Azza wa Jalla im Koran Karim darauf hinweist, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wa sallam darauf hinweist und das auch praktisch umgesetzt hat, alaihi wa sallam, wie wir sehen werden im eigenständigen dritten Kapitel. Warum? Weil die Krankheit ist die gleiche. Man hat eine Überzeugung, und für diese Überzeugung sucht man sich in den Offenbarungsschriften das, was die These unterstützt. Man geht nicht umgekehrt vor. Man sucht nicht die Ayat im Koran Karim und glaubt an sie und baut darauf seinen Glauben auf. Die Krankheit ist immer die gleiche. Ob das bei, egal welche Gruppe der Mubtadi'a das ist, es ist die gleiche Vorgehensweise. Und deswegen hier in diesem Fall, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Die Menschen treten durch den allgemeinen durch die allgemeine Schahada in den Glauben ein, auch wenn sie nicht im Einzelnen wissen, was La ilaha illallah bedeutet. Denn zu La ilaha illallah gehört natürlich das Gebet, die fünf Gebete. Natürlich gehört dazu die Zakat. Aber wie tief gehst du bei jedem einzelnen Aspekt Wie tief gehst du im Aspekt über den Tawhid zu Allah subhanahu wa ta'ala? Wie tief gehst du? Und je tiefer du gehst, desto mehr schließt du Menschen aus. Und je oberflächlicher du bleibst, desto mehr Menschen passen in deinen Kreis rein. Und das ist eine und die Frage ist, wo setzt man die Latte an? Ja, derjenige, der sich besonders religiös und streng gläubig zeigen will, wie die Khawarij, die setzen die Latte natürlich sehr hoch. Also hoch meine ich, also das ist den Menschen sehr schwer machen. Und die anderen, die vielleicht von Natur aus ein bisschen barmherziger sind, setzen sie ein bisschen tiefer. Ja. Und das ist ein Punkt, was ich damit sagen will, ist, dass es ja gar nicht um den eigentlichen Aspekt des Glaubens an Allah und die Engel und die Bücher und La ilaha illallah geht. Es geht nicht um den eigentlichen, den allgemeinen Aspekt. Es geht um Detailfragen. Und wer ist derjenige, der die Latte setzt? Das ist jeder, sag ich mal, die Mubtadi'a. Sie setzen die Latte so, wie sie denken, dass sie gesetzt werden muss. Und da können wir gerne unterschiedlicher Meinung sein. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist immer, wenn jemand etwas sagt und dann behauptet er, das ist aber damit hier gemeint im Text Allahs. Das ist aber gemeint im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist deine Meinung über den Text und Allah subhanahu wa ta'ala hat mich nicht verpflichtet, deine Meinung anzuerkennen, sondern Allah hat mich verpflichtet, den Text anzuerkennen und die allgemeine Bedeutung des Textes anzuerkennen. Wir springen aber weiter, nicht bei Ibn Rajab, rahimahullah, dann gehen über auf die Seite 81, rechts oben im zweiten Abschnitt steht, der Glaube besteht nach der Lehre der Ahlus Sunnah somit aus drei Hauptteilen. Erstens, der Überzeugung... Also wir haben gerade die Stufen kennengelernt, den Islam, den Iman und den Ihsan. Das sind auch sehr wichtige Aspekte, denn wenn wir zum Beispiel nachher sehen werden, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in einem Fall zwischen zwei Menschen geurteilt. Und einer von ihnen hat das Urteil abgelehnt. War damit nicht zufrieden. Die Frage ist, zerstörst du seinen Islam ganz, dann packst du die Sache mit der Zufriedenheit des Urteils des Propheten sallallahu alaihi wasallam in die Stufe des Islam. Dann fällt alles zusammen. Oder du packst sie in die Stufe des Iman. Dann ist dein Islam noch da. Oder sie packst du in die Stufe des Ihsan, dann ist sogar sein Iman noch da. Aber es sind drei verschiedene Stufen. Also wenn man die Begriffe Islam, Iman, Ihsan im Zusammenhang betrachtet, dann sind das drei verschiedene Stufen. Wie die Finger unterschiedlich lang sind. Ja? Islam, Iman und Ihsan. Auch wenn diese Begriffe vereinzelt, das heißt separat betrachtet, manchmal das gleiche bedeuten. Weil wenn ich frage, was ist der Unterschied zwischen einem Muslim und einem Mu'min, einem Muslim und einem Gläubigen, sagst du eigentlich das Gleiche. Aber es ist eben die Frage, setzt du die beiden in Relation zueinander, dann haben sie unterschiedliche Bedeutungen. Setzt du sie nicht in Relation zueinander, dann können sie die gleiche Bedeutung haben und Synonyme sein. Da muss man aufpassen, weil wenn man den Text liest, ist immer die Frage, wie ist der Begriff in diesem Zusammenhang gemeint? Und wenn es mehrdeutig ist, muss man so ernst und ehrlich zu sich selbst sagen und sagen, der Text ist mehrdeutig. Ich verstehe das und habe die Meinung, das ist nicht das Problem. Aber der Text ist nicht ein Nass. Ein Nass ist was? Ein Nass ist ein eindeutiger Textbeweis hinsichtlich des Themas, das ich betrachte. La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah, lässt keine Interpretation zu hinsichtlich was? Hinsichtlich der Anzahl der Götter. Richtig? Aber lässt dieser Text hinzu als Interpretation, ob ich das Heiraten als eine Ibadah bezeichne oder nicht? Die Ulema, manche bezeichnen es als Form der Ibadah. Und manche nicht. Und manche sagen, es gibt Teilaspekt ja und Teilaspekt nein. Versteht ihr? Und deswegen, das sind verschiedene Fallunterscheide, die wir unbedingt dringend miteinander machen müssen. Die nächste Sache ist, der Iman an sich wird verwirklicht durch drei Aspekte, durch drei Teile. Erstens der Überzeugung des Herzens, zweitens dem Sprechen der Zunge und drittens dem Tun der Gliedmaßen. Aus diesen dreien verzweigen sich die weiteren Teile des Glaubens. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte, der Dienst an Allah teilt sich in jenen des Herzens, jenen der Zunge und jenen der Gliedmaßen, jedem obliegt eine ihm eigene Form der Anbetung. Damit lässt sich der Glaube in Teile zerlegen und manche schwinden, wenn andere schwinden und einige bleiben, wenn auch andere bleiben. Das ist wichtig. Darum lässt der Glaube sich in Teile zerlegen, nicht wie bei den Khawarij und den Murji'a. Und manche verschwinden, wenn andere bleiben. Manche verschwinden, wenn andere bleiben. Das heißt, es kann sein, dass der Glaube mal mehr wird, mal weniger wird, dass der Glaube in einem bestimmten Aspekt gar nicht vorhanden ist, aber der andere trotzdem noch vorhanden ist. Und das ist ein sehr wesentlicher Aspekt. Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, Grundlage der Lehre der Ahlus Sunnah ist, dass der Glaube aus Teilen besteht, ein Teil mag schwinden und ein anderer bleiben, so wie es in den Worten des Propheten sallallahu alaihi wasallam heißt. Es gelangt aus dem Feuer, wer in seinem Herzen Glauben im Gewicht eines Sträubchens hat. Somit lässt sich ihrer Lehre gemäß... Wir überspringen den Abschnitt, bis Ibn Qayyim sagte. Ibn Qayyim rahimahullah sagte, unter diesen Teilen gibt es solche, deren Schwinden ein Schwinden des Glaubens selbst darstellt, wie etwa das Glaubensbekenntnis, und es gibt andere Teile, deren Schwinden nicht das Schwinden des Glaubens an sich bedeutet, wie etwa es zu unterlassen, ein Hindernis vom Weg zu entfernen. Na, weil beides gehört zum Iman, gemäß dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Sahih Bukhari, aber der Unterschied ist gewaltig. Das Glaubenskenntnis zu, der Glaube an das Glaubenskenntnis zu unterlassen, bedeutet, dass der gesamte Glaube verloren geht. Aber ein Hindernis aus dem Weg zu räumen, ist auch eine Form des Iman, aber dadurch entschwindet nicht der Rest. Glaube besteht somit nach Auffassung der Ahlus Sunnah wal Jama'ah aus Worten und Tat, er nimmt zu und ab, er nimmt zu durch Gehorsam und er nimmt ab durch Sünde. Was hingegen die Murji'a betrifft, so ist ein wesentlicher Pfeiler ihrer Aussagen über den Glauben, dass die Taten mit dem Glauben nichts zu tun hätten, dass der Glaube sich nicht in Teile zerlegen lässt und dass es keine Vermehrung und keine Minderung desselben gibt, sondern dass dieser vielmehr ein Ganzes und hinsichtlich aller Gläubigen gleich sei. Darum wollen sie Al-Murji'a von Raja'a aufschieben, vertagen bezeichnet, denn sie schoben das Urteil über die Taten auf und trennten diese so vom Glauben. Was aber die Khawarij und die Mu'tazila betrifft, so sagen sie, dass ein umfassender Glaube die Verrichtung aller frommen Handlungen und das Unterlassen aller Verbote erfordert und dass, wann immer auch nur ein Teil davon fehlt, der Glaube damit nichtig sei. Darum kann ein Frevler an sich nicht gläubig und wird im Jenseits für immer im Feuer sein. So sagten die Khawarij, dass er ein Ungläubiger ist und die Mu'tazila sagte, dass er weder gläubig noch ungläubig sei, sondern zwischen diesen beiden stehe. Die Lehre der Ahlus Sunnah aber lässt Ausnahmen, das heißt, das Fehlen bestimmter Teile des Glaubens zu. Wenn ein Mann darum gefragt wird, ob er gläubig sei, antwortet er, ja, ich bin gläubig, so Allah will. Er sagt, ich bin Muslim, insha'Allah. Und manche interpretieren das als eine Art Zweifel hinsichtlich seines Glaubens. Sie sagen, du bist gläubig oder du bist ungläubig. Und das ist natürlich gar nicht damit gemeint, weil der Sunnit, er glaubt, dass der Glaube unterschiedlich vollkommen sein kann. Deswegen sagt er, bist du gläubig? Ja, ich bin gläubig, insha'Allah. Also ich hoffe, dass Allah subhanahu wa ta'ala meinen Glauben auch annimmt. Und man weiß, dass es Menschen gibt, die glauben, auf dem rechten Weg zu sein, sind es aber nicht. Und das ist die gewisse Unsicherheit. Und nicht die Unsicherheit, ob das, woran man glaubt, wahr ist oder nicht. Dies aus Vorsicht davor, sich selbst für rechtschaffen zu erklären, und er bittet damit auch um die Vervollkommnung seines Glaubens. Es bedeutet jedoch nicht ein Zweifel am Glauben an sich. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, die Lehre der Vorgänger der Hadith-Gelehrten wie Ibn Mas'ud und dessen Gefährten Al-Thawri und Ibn Uyayna sowie der meisten der Gelehrten aus Kufa und von Yahya ibn Sa'id al-Attan hinsichtlich dessen, was ihm von den Gelehrten aus Basra überliefert wurde, die Lehre Ahmed ibn Hanbals und anderer großer Vorbilder der Sunna, sie alle ließen hinsichtlich des Glaubens Ausnahmen zu und dies wird von zahlreichen Überlieferern bestätigt. Na, jetzt blättern wir um, Schaser, und gehen zum Kapitel 222. Unterschiede zwischen der Ahlus Sunna und den Vertretern von Neuerungen. Drei Beispiele. Erstens. Nach Auffassung der Ahlus Sunnah besteht der Glaube aus einzelnen Teilen, manche davon mögen schwinden, andere dagegen dennoch bestehen bleiben. Dies im Gegensatz zur Auffassung der Khawarij und der Mu'tazila. Zweitens, nach Auffassung der Ahlus Sunnah kann der Glaube wachsen und sich auch verringern und die Gläubigen unterscheiden sich in ihrem jeweiligen Glauben. Die Vertreter von Neuerungen sehen dies nicht so. Drittens, Nach Auffassung der Ahl-Sunna können bei einem Menschen Glaube, Unglaube, Beigesellung und Einheitsbekenntnis zusammentreffen und darauf weisen die Offenbarungstexte hin. Der Erhabene sagt, also Iman und Kufr und Tawhid und Shirk sind alles vier Begriffe, die gleichzeitig bei einem Menschen auftauchen können. Und nicht wie manche Leute denken, dass es entweder das eine oder das andere. Und darauf weisen Offenbarungstexte hin, wie zum Beispiel die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, und die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne ihm andere beizugesellen. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Auch dem widersprechen die Anhänger von Neuerungen. Die Bedeutung des Zusammentreffens von Glaube und Unglaube. Das heißt, dass Teile des Glaubens und Teile des Unglaubens zusammenkommen. So sind Vergehen Teile des Unglaubens und Handlungen des Gehorsams Teile des Glaubens. Jeder einzelne Teil des Glaubens aber wird als Glaube bezeichnet. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte, und hier nun findet sich eine weitere Grundlage, nämlich dass ein Mann in sich gleichzeitig Glaube und Beigesellung, das Einheitsbekenntnis und Frömmigkeit, Lasterhaftigkeit und Heuchelei trägt. Und dies ist eine der bedeutendsten Grundlagen der Lehre der Ahl-Sunnah. Ja, wir meinen natürlich nicht im gleichen Aspekt, sondern in unterschiedlichen Aspekten. In einer Handlung hat er Tawhid, in der anderen Handlung wal'udhu billahi shirk. In der einen Handlung hat er Ikhlas, in der anderen hat er Riya. In einem Salah macht er für Allah, in der anderen Salah für andere. Das heißt, du hast verschiedene Aspekte, die sich trotzdem miteinander vereinen lassen. Grundsätzlich, im Detail, wie gesagt, kann das manchmal widersprüchlich sein. Dem aber widersprechen die Anhänger von Neuerungen wie die Khawarij und die Vertreter der Mu'tazila und Qadariya. Die Frage, ob jene, die ein schwerwiegendes Vergehen begangen haben, aus dem Feuer gelangen, beziehungsweise für ewig darin bleiben, beruht auf dieser Grundlage. Ja, weil sie sagen, entweder man hat Schirk oder Tawhid. Und man hat vollkommen Tawhid oder vollkommen Schirk. Wenn man Schirk hat, dann bleibt man für ewig in der Hölle. Das ist die Grundlage. Dann sagt Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, dass diese Angelegenheit prinzipiell darauf liegt und nicht auf diese oberflächliche Betrachtung, gibt es Leute, die ins Paradies gehen und vorher in der Hölle waren. Sondern es geht darum, was liegt da dieser Sache tatsächlich zugrunde. Diesen Abschnitt im Folgenden überspringen wir und gehen auf die Seite 87, also rechts unten, Zunahme und Minderung des Glaubens. Wir haben bereits gesagt, dass der Glaube gemäß der Lehre der Ahl-Sunnah aus Teilen besteht, dass er zunimmt und abnimmt und dass sich die Menschen in ihrem Glauben aufgrund ihrer Gottesfurcht und ihrer guten Werke unterscheiden und dass auch ihr Lohn und ihre Stellung bei Allah verschieden ist. Al-Tahawi sagte, dass der Glaube einer ist und dass die Menschen hinsichtlich des Glaubens alle gleich sind. Die Unterschiede zwischen ihnen bestehen jedoch aufgrund ihrer Demut, ihres Gehorsams, ihrer Abstandnahme von Neigungen und Begierden. Na, der Koran weist. Dann springen wir auf die. Es kommen ein paar Ayat, die das bestätigen, was er gerade gesagt hat. Das kann man für sich selbst lesen. Auf die nächste Seite, in der Mitte. Die Ursachen für das Wachsen des Glaubens sind vier in der Mitte. Erstens, die Kenntnis Allahs mit seinen Namen und Eigenschaften. Also es gibt viele Hadith und Ayat, die beweisen, dass der Iman zunimmt und abnimmt. Das ist in diesem Abschnitt, aber das überspringen wir inshallah ta'ala. Das kann man auch ein anderes Mal nachlesen. Erstens, die Kenntnis Allahs mit seinen Namen und Eigenschaften. Denn immer wenn sich das Wissen eines Menschen um Allah mehrt, dann mehrt sich auch sein Glaube. Taban, wenn ich 50 Namen Allahs kenne, habe ich mehr Iman an Allah, als wenn ich nur 30 Namen Allahs kenne. Natürlich auch die Bedeutung und danach handeln und so. Aber wenn ich je mehr Namen ich von Allah kenne, je mehr Eigenschaften ich von ihm kenne, an mehr kann ich auch glauben. Je mehr ich vom Koran erfahren habe, desto mehr detaillierten Iman kann ich auch darüber haben. Deswegen der Iman ist, je mehr Wissen man hat, desto mehr Iman kann man auch haben. Zweitens, die Betrachtung. Aber nicht nur, es ist nur ein Aspekt. Zweitens, die Betrachtung der Zeichen Allahs, sowohl jene im Sein als auch die Zeichen in seinem Gesetz. Drittens, das häufige Verrichten frommer Handlungen. Viertens, das Unterlassen von Vergehen. Und auch die Gründe für das Abnehmen des Glaubens sind vier. Erstens, die Weigerung, sein Wissen um Allah zu mehren. Zweitens, die Weigerung, die Zeichen Allahs zu betrachten. Drittens, das seltene Verrichten frommer Handlungen. Viertens, die Begehung von Sünden. Jetzt blättern wir barakallahu fikum. Da geht es um der Glaube und seine Bestandteile. Und wir lesen gleich unten bei 231 die Anwendung des Begriffes des Unglaubens. Der Begriff des, also hier geht es darum, dass der Begriff des Unglaubens in Kufr unterschiedlich verwendet wird in den Offenbarungstexten. Ja. Der Begriff des Unglaubens wird auf den großen Unglauben angewandt, wie etwa in den Worten des Erhabenen. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Nicht Salomon war ungläubig, sondern die Teufel waren es, oder die Satan waren es. Und in seinen Worten: Unter ihnen gab es manche, die glaubten, und andere, die ungläubig waren. Und: O ihr Gläubigen, قل يا أيها الكافر. Darüber hinaus aber gibt es noch viele andere Verse. Was die Hadithe betrifft, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wenn der Ungläubige ein gutes Werk verrichtet, so wird er dafür mit einer Speise dieser Welt gespeist. Der Gläubige aber, ihm bewahrt Allah seine guten Werke im Jenseits auf und versorgt ihn in dieser Welt für seinen Gehorsam. Der Begriff des Unglaubens wird aber auch auf den kleinen Unglauben angewandt, wie etwa in seinen des erhabenen Worten. Wer nicht nach dem waltet, was Allah in Offenbarung herabgesandt hat, das sind die Ungläubige. Ibn Abbas sagte über diesen Vers: Das heißt, ungläubig in Bezug auf diesen Aspekt und nicht ungläubig hinsichtlich Allahs, der Engel, der Bücher und der Gesandten. Darüber reden wir später im ganzen Kapitel ausführlich. Und dies sagt auch Tawus. Tawus, einer der Schüler von Abdullah ibn Abbas. In einer anderen Überlieferung sagt Ibn Abbas radiallahu anhu: Es ist nicht der Kufr, nicht der Ungläubige, den Sie meinen. Denn es ist nicht der Unglaube, der das Verlassen der muslimischen Gemeinschaft bedeutet, sondern ein Unglaube geringer als Unglaube. Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, Ibn Abbas und mehr als nur einer der frommen Vorfahren sagten über die Worte des Erhabenen: Wer nicht nach dem waltet, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, das sind die Ungläubigen. In anderen Ayat, das sind die Frevler, Fasiqun, nach anderen Ayat, das sind die Ungerechten. Unglaube geringer als Unglaube, Frevel geringer als Frevel, Unrecht geringer als Unrecht. Dies erwähnen bereits Ahmad al-Bukhari und andere. Zur Anwendung des Begriffs des Unglaubens auf den kleinen Unglauben gehören auch die Worte des Erhabenen. Und wir gaben ja Luqman Weisheit, sei dankbar dafür, anishkuru lillah. Dann heißt es, und wer dankbar ist, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil dankbar. Und wer undankbar ist, oman kafara, so ist Allah unbedürftig und lobenswürdig. Also hier der Kufr als Bedeutung der Undankbarkeit. At-Tabari sagte, wer angesichts der Wohltaten Allahs, die er erweist, ungläubig und undankbar ist, der ist dies zu seinem eigenen Nachteil. Denn Allah bestraft ihn für seinen Unglauben ihm gegenüber. Ash-Shawkani, rahimahullah, sagte, das heißt, wer auch immer gegenüber den Wohltaten undankbar ist, so bedarf Allah seines Dankes nicht. Diese Verwendung findet sich in der Sunna sehr häufig, etwa in den Worten: Sie sind gegenüber dem Gefährten und den Wohltaten undankbar. Also gemeint ist hier, der Prophet a.s. hat ja gesagt, dass der größte Teil der Höllenbewohner, dass die Frauen den größeren Teil der Höllenbewohner ausmachen, im Gegensatz zu den Männern. Und dann fragten sie, warum sagt der Yakfurna al-Ashir? Die sind gegenüber dem Gefährten, der Gefährte ist der Ehemann, undankbar. Und auch den Wohltaten gegenüber. Das heißt, der Ehemann macht etwas, zeigt seines Lebens was Gutes, und wenn einmal was Schlechtes von ihm kommt, dann sagt sie, ich habe niemals von dir jemals etwas Gutes gesehen. Oder: Werdet nicht nach mir wieder zu Ungläubigen, die sich gegenseitig auf den Nacken schlagen. Das haben wir schon erwähnt. Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, seine Worte, die sich gegenseitig auf den Nacken schlagen, sind eine Beschreibung der Ungläubigen in dieser Situation. Und hier werden jene Gläubige eingeschränkt als Ungläubige bezeichnet. Genau, als würde er sagen, a.s.w., werdet nach mir nicht wieder zu Ungläubigen, im Sinne von, werdet nach mir nicht wieder zu Menschen, wie damals, als ihr ungläubig wart und euch gegenseitig getötet habt. Quasi eine Eigenschaft der Ungläubigen, gilt es hier abzuregen, und zwar, dass man sich nicht gegenseitig stört. Die Hadithe hierzu aber sind zahlreich, so heißt es: Wer mit einer Menstruierenden Geschlechtsverkehr hat, oder mit einer Frau Analverkehr, oder wer zu einem Wahrsager geht, der glaubt nicht an das, was auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt worden ist. Und unter Übereinkunft der Ulama ist jemand, der Geschlechtsverkehr hat mit einer menstruierenden Frau, deswegen ist er nicht aus dem Islam ausgetreten, sondern macht eine Sühneleistung nach manchen Ulama. Ibn Rajab sagte, die Bezeichnung als Ungläubige... Obwohl der Begriff, also das ist auch das Wichtige in der Sache, obwohl der Begriff, könnte man sagen, eindeutig ist. Ja? Das heißt ja, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدْ. Der ist ungläubig gegenüber dem, was auf Muhammad herabgesandt worden ist. Offenbar. Aber auch hier ist die Frage, ist hier die gesamte Offenbarung gemeint? Oder leugnet er diese einzelne Sache? Nämlich, dass er nicht mit einer menstruierenden Frau Geschlechtsverkehr haben darf. Und diese Mehrdeutigkeit ist entscheidend. Und wie gesagt, der Konsens ist darüber, dass niemand so etwas als großen Kuffer bezeichnet, obwohl der Text diesbezüglich relativ eindeutig zu sein scheint. Achso. Ibn Rajab sagte, die Bezeichnung als Unglaube einige Verbote betreffend ist überliefert und ebenso die Bezeichnung als Heuchelei. Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, der Unterschied zwischen dem Begriff des Unglaubens, der durch den Artikel determiniert ist, Al-Kufr, wie etwa in den Worten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dem Begriff des Unglaubens ohne Artikel liegt im Artikel. Also das zusammen. Also es geht darum, er sagt, es ist ein Unterschied, ob es im Arabischen heißt der Unglaube, Al-Kufr, oder ob es nur heißt Unglaube oder ein Unglauben, Kufrun auf Arabisch. Und er sagt als Beispiel dafür im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, zwischen dem Diener und dem Unglauben, das hier determiniert, oder dem Diener und der Beigesellung liegt nichts außer der Unterlassung des Gebetes. Und dem Begriff des Unglaubens ohne Artikel Kufr liegt im Artikel. Ja. Ibn Hajar sagte, die Erlaubnis, den Begriff des Unglaubens auf Vergehen anzuwenden, wenn nicht das Verlassen der muslimischen Gemeinschaft bedeutend ist für den Betreffenden eine Art Abschreckung. Genau, was wir gesagt haben, Kharaj al-Makhraj, al-Takhwif. Jetzt schlagen wir um auf die Seite 97. Und zwar, wo es um die Arten des Unglaubens geht. Die Arten des Unglaubens. Die Arten des Unglaubens unter Berücksichtigung der ihn betreffenden gesetzlichen Bestimmungen. Der Unglaube wird hinsichtlich der ihn betreffenden gesetzlichen Bestimmungen in zwei Arten geteilt. Den großen und den kleinen Unglauben. Wie auch die Gelehrten dies darstellten und wie wir bereits anhand einiger Beispiele verdeutlicht haben. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagte, genauso wie es zwei Arten des Unrechts und des Frevels gibt, so gibt es auch zwei Arten des Unglaubens. Der eine bedeutet das Verlassen der islamischen Gemeinschaft und der andere bedeutet dies nicht. Genau, also große zwei Arten des Unrechts, Wulm ist die Ungerechtigkeit, teilt man ein in großen Wulm und kleinen Wulm. Und immer wenn man das macht, dann meint man damit mit der großen Form, die einen Abfall des Glaubens darstellt. Weil der Kufr ist nichts anderes als eine Form von Ungerechtigkeit. Nur nicht jede Form der Ungerechtigkeit ist Kufr. Ja? Und deswegen sagt man, okay, dann teilen wir die Ungerechtigkeit in zwei Teile ein. Eine schließt aus und die andere eben nicht. Die eine ist ein Synonym für den großen Kufr und die andere eben für jegliche andere Sünde. Und das gleiche gilt für den Fisq, für die Frevel oder für die Ungehorsamkeit oder für die Sündhaftigkeit. Man redet vom großen und vom kleinen Fisq. Genauso verhält es sich mit der Beigesellung. Es gibt zwei Arten der Beigesellung. Beigesellung, die das Einheitsbekenntnis betrifft, Tawhid, bedeutet das Verlassen der islamischen Gemeinschaft. Beigesellung, die das Handeln betrifft, bedeutet kein Verlassen der Gemeinschaft des Islam und diese ist die Augendienerei. Genau, und das ist die Frage, ist natürlich jetzt hier eben entscheidend, wann ist denn jetzt hier die große Form, jeweils die kleine Form gemeint? Und diese Angelegenheit ist genau der Punkt, wo es knackt, also das ist immer eine gefährliche Sache. Weil das ist neben sehr vielen Texten nicht eindeutig. Man kann darunter das eine verstehen, man könnte auch darunter das andere verstehen, weil eben nicht eindeutig steht, das ist der große, die große Form oder die kleine Form. Und hierfür eine Definition zu finden, für den Unterschied zwischen kleiner und großer, da tut man sich sehr schwer. Das tut man sich sehr schwer. Und deswegen ist es eine Angelegenheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala, und sie sind manchen Aspekten unterschiedlicher Ansicht. Und wie gesagt, die Weisheit, dass die Texte das auch nicht immer eindeutig sagen, ist ja gerade der Aspekt, dass es eben der Abschreckung dienen soll. Denn wenn es hieße, wenn es klar wäre immer, was groß ist und was klein ist, dann was ist der Unterschied? Der Unterschied, das eine ist die Vorstufe des anderen. Und wenn die Leute nachlässig werden hinsichtlich Sünden, die Allah und sein Gesandter als Kufr bezeichnet haben, dann, ihr wisst, der Shaitan sagt nicht einem direkt, verlass deine Religion, sondern es sind Schritte. Und wenn man schon den Schritt gemacht hat, wal'iyadu billah, zum kleinen Kufr zu gelangen, dann ist der nächste Schritt eben nicht mehr weit entfernt. Ibn al-Athir sagte, es gibt zwei Arten des Unglaubens. Der eine ist der Unglaube, der die Grundlagen des Glaubens betrifft und dieser richtet sich gegen den Glauben an sich. Der andere ist jener Unglaube, der eine der Zweige des Islam betrifft, durch den der Betreffende aber nicht die Glaubensgrundlagen verlässt. Der große Unglaube widerspricht somit einer Grundlage des Glaubens und der kleine Unglaube widerspricht der Vollkommenheit des Glaubens. Ja, inshallah machen wir an dieser Stelle Stopp und machen wir dann weiter mit dem Punkt 2, 3, 4, 2. Barakallahu alaikum. Assalamu alaikum.